das schlechte Sehen geht schnell. Beweg mich gern frei, wenn ich was tu. Damit eckt man an, wird angebellt, Augen zu. Dreh mich lieber um und die Musik auf. Es tut so gut, mal nichts zu tun. Ich stelle auf laut und nicht auf taub, Augen zu. Und ich sing mit Papa. Wenn ich recht hab, ich nehm's aufs Korn. Verlächeln ansteckt, genau wie Wut. Lass mich nicht vergiften von all dem Zorn. Augen zu. Ich dreh mich lieber um die Musik auf. Es tut so gut, sich auszuruhen von all dem. Ich stell auf laut und nicht auf taub. Augen zu. Und ich sing, sing mit Papa. Papa, yeah. Und ich sing mit Papa. Papa. So leicht vergisst, die man so schnell vergisst. Und ich sing, sing mit.